1. Der Jung Samuel Verichtet seinen Dienst für den Herrn unter der Aufsicht Ellis, wobei Gottlich Offenbarungen und Visionen zu jener Zeit äußerst selten vorkommen. 2. Eins Tags geschah es, dass Eli in seinem gewohnten Platz schlief, waren sein Severmogen aufgrund seines hohen Alters bereit stark nachgelassen hat. 3. Bever die Lampe Gottes im Heiligtum erlosch, legte sich Samuel im Tempel des Herrn schlafen, in dem sich auch die Heilige Bundeslade befand. 4. In diesem Moment rief der Herr nach Samuel, woraufhin dieser sofort antwortet und seine Bereitschaft signalisiert, dem Ruf zu folgen. 5. Er lief angehen zu Eli und erklärt, das gekommen sei, weil dieser in Jerufen habe, Eli jedoch verniet dies und schickte ins Jurak ins Bett. 6. Als der Herr Samuel eins weites Mal rief, begab sich dieser erneut zu Eli, doch Eli wiederholt, dass er in nicht Jerufen habe, und heis in, sich wieder schlafen zu legen. 7. Zu diesem Zeitpunkt hat Samuel noch kein persönlich Erfahrung im IT dem Herrn gemacht, da im Bischen noch kein Gottlich Offenbarung zu teil geworden war. 8. Nachdem der Herr Samuel zum dritten Mal gerufen hat, suchte dieser erneut Eli auf, woraufhin der Priester begriff, dass Gott selbst den Neben ansprach. 9. Die Schalb weis Eli Samuelen, sich wieder hinzulegen und im Falle eins erneuten Ruf zu antworten, read, Herr, den dein Diener hort, 10. Der Herr trat darauf in Herzu und rief weis uvor nach Samuel, der Flitch bewusst antwortet, das er beret sei, die Wort Gottes zu horen. 11. Gott kundigte Samuelen, das er in Israel ein Tat vollbringen word, die bei Jedem, der Devon erfahrt, ein gewaltiges Erschrecken auslosen word. 12. An jenem Tag biebsichtigte der Herr, al angedroten Strafen gegen die Familie Ellis vollständig und one Ausnahme in die Tat zu setzen. 13. Erklärt, dass ein uiges Urteil über Ellis Haus gesprochen habe, da Eli von der Gottslasterung seiner Son wast, sie jedoch nicht wirksam daran hindert. 14. Aus diesem Grund schwor der Herr, dass die should der Familie Ellis niemals dirt Schlachtopfer oder ander Gaben gesund werden kon. 15. Samuel blieb bis zum Morgenligen und offnit dann die Türen des Tempels, furchtet sich jedoch darver, Eli die schwer Vision mitzuteilen. 16. Eli rief Samuel jedoch zu sich und bat in eindringlich, im all zu berichten, was der Herr in der Nacht zu im gesagt hat. 17. Forderte Samuel auf, nicht zu verheimlichen und droht ihm im IT Gottlicher Straf, sollte ochnen einen Teil der Botschaft verschweigen. 18. Daraufhin offenbart Samuel im die gesamte Botschaft one Vorbehalt, worauf Eli antwortet, dass der Herr nach seinem eigenen Gutdunken handeln soll. 19. Waren Samuel Herren wuchs, stand der Herr im Bay und sorgte dafür, dass kein seiner prophetischen Ankündigungen unerfüllt blieb. 20. In Folgedessen erkannte ganz Israel von Dan bis Beersheba, dass Samuel als ein vertrauenswürdiger und bevelmächtigter Prophet des Herrn bestätigt war. 21. Der Herr erschien weiterhin in Silo, da er sich Samuel dort regelmäßig durch sein Wort offenbart und so sein Gegenwart kundtat.